sind Tiroler, haben einen frischen Mut. Drungen Lederhosen und ein Jagerhut, wo die Alpenrosen blühen am Karwendelstorn. Wo die Gamsel springen, da sind wir daheim. Früh beim Morgengrauen schaut der Tag herein. Grüßen uns die Berge, wir wollen Freunde sein. Lass mal Stutzel knallen, droben auf der Alm. Weit man's heil dem Jager, der Bock ist obergefallen. Hollere, hollo, hirri, hirri, hirri, hirri, hirri, hirri, hirri, hirri, hirri, hirri, hirri, hirri, hirri, hirri, hirri, hirri, hirri, hirri, hirri. Der Jagersbub dem Dirndl sein liebes Lied vorsingt. Auf ihr lieben Freunde, lasst uns fröhlich sein. Hell die Gläser klingen bei einem guten Wein. Holle, holle, holle, holle.